Je mehr man darüber nachdenkt, je geiler wird das. Und wirklich, natürlich singe ich das Lied mit, soll ja keiner denken, dass ich mir die Geldstrafe nicht leisten kann. Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Wir leben in Deutschland. Unsere Vorfahren waren Deutsche, unsere Freunde sind Deutsche. Wir erkennen uns und wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Dass wir diese anderen Maßstäbe an uns anlegen, ist der Grund dafür, dass wir zersplittert wurden in tausende Fraktionen, die nicht miteinander wollen. Und ist der Grund dafür, dass eigentlich wir haben eine anti-woke Mehrheit. Wir haben eine anti-woke Mehrheit in Deutschland. Und trotzdem können die Woken machen, was sie wollen. Was sie wollen. Wir brauchen deswegen den Willen zur Macht. Gemeinsam zeigen wir das hier. Wir wollen in diesem Land regieren. Wir wollen in diesem Land gestalten. Und wir werden regieren und wir werden gestalten. Und wir werden die Zukunft erstreiten für dieses bedrängte Volk. Wir sind hier zu Hause. Wir fühlen uns sicher. Es ist Zeit, dass wir entdecken, wie großartig es ist, Deutsch zu sein. Und dafür zu sorgen, dass das in Deutschland wieder die Norm wird. Das, was wir als erstes angehen müssen, das ist eine deutliche Botschaft in die Welt zu senden. Eine deutliche Botschaft in die Welt, die da lautet, das Weltsozialamt Deutschland ist geschlossen. Wer nach Deutschland kommt, kriegt diese üppigen Sozialleistungen nicht. Wir brauchen entsprechende Remigrationsanreize. Nicht Millionen Euro werden diese Gesellschaft zusammenhalten, sondern nur Remigration, millionenfache Remigration. Mein Name ist Arnold, das A steht für Abschieben und das sollten wir auch umsetzen. Es reicht nicht, dass immer nur Leute in unser Sozialsystem kommen und dann trotzdem wir die weiter durchfüttern müssen. Das geht so nicht und deswegen sollten wir konsequent abschieben. Wünsche ich uns daher allen einen erbaulichen Stolzmonat.